Üben Sie die Adjektive noch einmal. Sie hören Sätze. Wiederholen Sie den Satzanfang und ergänzen Sie das passende Adjektiv. Ein Beispiel. Morgen wird es ein paar Wolken am Himmel geben. Morgen ist der Himmel. Morgen ist der Himmel bewölkt. Sprechen jetzt Sie. Am Wochenende wird es Regen geben. Am Wochenende wird es. Am Wochenende wird es regnerisch. In Hamburg wird es Wind geben. In Hamburg wird es. In Hamburg wird es windig. Am Alpenrand wird es Sturm geben. Am Alpenrand wird es. Am Alpenrand wird es stürmisch. Haben Sie vielleicht schon mal den Namen Föhn gehört? Das ist ein warmer Wind, der auf der Nord- oder Südseite der Alpen weht und gutes Wetter bringt. Aber manche Menschen bekommen davon Migräne oder Kopfschmerzen. Ich glaube, heute ist es föhnig. Ich habe